Lounge FM. Guten Tag, liebe Hörfunkfreunde, mein Name ist Steffen Alaschka. Ich war die Radiofritzen am Morgen und die Radiofritzen am Nachmittag. Und zwar zusammen mit Holger Klein. Das ist allerdings, boah, lange her, 2000 bis 2003. Mir ist gerade bewusst geworden, dass viele der aktuellen Fritz-Hörerinnen und Hörer da vermutlich noch nicht einmal geboren waren. Damit muss ich an dieser Stelle vor allem klarkommen. Ich denke gern zurück an diese wirklich tollen Jahre bei Fritz, an die vielen schwachsinnigen Aktionen, diese vielen lustigen Sendungen, die wir gemacht haben. Und ganz besonders denke ich allerdings noch an die Woche, die wir nicht gesendet haben. Also Holger und ich, weil wir Sendeverbot bekommen haben vom Chef. Da hatte sich tatsächlich damals eine Hörerin bei uns auf den Sender verirrt. Die wollte eigentlich nur irgendeinen Musiktitel erfragen. Wir haben sie aber ins Programm genommen und dann ein bisschen hochgenommen dafür, dass sie gerade zur völlig falschen Frage angerufen hatte. Wir sind ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich gebe es zu, es war früh. Wir sind morgens um 3 aufgestanden. Wir waren hysterisch jeden Morgen und nicht wirklich freundlich. Ich entschuldige mich an dieser Stelle und Genugtuung mag jene Hörerin erfahren, wenn sie jetzt hört, dass wir danach, nach der Sendung, beim Chef antanzen mussten, der uns wortlos in sein Büro bat, stumm den Play-Knopf auf seinem Kassettenspieler drückte, uns den Mitschnitt dieser Szene vorspielte und dann sagte: Jungs, so geht man nicht mit Hörern um. Ich gebe euch eine Woche Zeit, zu Hause über euch nachzudenken. Ja, dann haben wir nicht gesendet. Es hat uns nicht geschadet. Ich glaube, wir waren damals auch nicht ganz brav. Und auch für diese Maßnahme, Fritz, im Nachhinein vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag in jedem Fall. Ich wünsche Fritz auch weiterhin viele Moderatoren, die nicht immer alles richtig machen. Und ich wünsche mir und uns zu diesem Festtage einen Titel, den wir gerne gespielt haben damals. Faithless und Mass Destruction. Den haben wir besonders deswegen gerne gespielt, weil er am Anfang 2 kleine Pausen hatte. Und die haben wir immer versucht, punktgenau noch für wichtige Ansagen zu nutzen. Ich schlage vor, wir alle nutzen die beiden Pausen für Happy und Birthday. Probieren wir es mal. Wir brüllen es einfach gemeinsam rein. Hier ist Faithless und Mass Destruction. Und heute feiern wir einen ganz besonderen Radiotag, denn es gibt für jeden, der hier moderiert, der hier mal moderiert hat, für alle Menschen, die was mit Fritz verbindet, genau eine Moderation, mehr nicht. Ich bin Bruno Dietl, ihr kennt mich aus dem Soundgarden, aus dem Remix Nightflight und vielleicht auch von Trackback. Ich habe mal eine Sendung im Känguru Onesie moderiert. Es gibt tatsächlich noch Fotos, wie das komplett fertige Känguru da nachts um 2:30 im Studio saß und Däumchen gedreht hat. Ist mir auch gerade erst wieder eingefallen, mit Miley Scheidemann zusammen aus den Radiofritzen am Morgen mal das legendäre Scheidemann-Experiment im Soundgarden gestartet. Konzept war: geniale Idee. Wir hören Songs zusammen in der Sendung zum ersten Mal und sagen offen und ehrlich unsere Meinung. Hat mega gut funktioniert. Genau ein einziges Mal bei Matthias Schweighöfer. Am nächsten Tag hatte ich ein Gespräch mit dem Chef. Ich kann mich auch noch sehr gut an eine Silvesternacht hier in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg erinnern. Ich hatte den Neujahrs-Nightflight gewonnen und der ging damals noch 5 Stunden. Und diese 5 Stunden waren live am Stück. Das heißt von 1 bis 6 Uhr live durchsenden. Vorher das große Silvester-Extra. Das ist immer mit Holger Klein gewesen. Der hat natürlich punkt Mitternacht eine Sektflasche knallen lassen und dazu noch eine Signalpistole, feuerte die so ab in den Potsdam-Babelsberger Himmel und meinte dann so zu mir: Naja, die ist jetzt übrigens voll illegal, das ist so eine Notsignalpistole von der See. Und ich kann mich sehr gut an meine allererste Sendung hier erinnern, das war 2012. Das war direkt nach meiner Abifahrt, also wirklich eine Woche Kroatien, eine Woche Schaumpartys, eine Woche Abschuss und bin direkt aus dieser Abifahrt, aus dem Bus quasi ins Fritz-Studio reingefallen und habe dann meine allererste Sendung hier gehabt. Ich habe bei Erik Micker, und kann ich noch mich sehr genau daran erinnern, mal versucht Konzertkarten zu gewinnen als Hörer und habe dafür einen Wahl nachgemacht, um an Noah and the Whale Karten zu kommen. Ich habe zu Hause mit irgendwelchen Flaschen rumgeklingelt, um an Karten zu kommen für eine Band, die ebenfalls mit Flaschen Geräusche gemacht hat. Also ein Fritz-Fan durch und durch. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern an Woltersdorf Schleuse Ost, an Mike Lehmann, an das berühmte, fantastische Waldtelefon von Jürgen Kuttner im Sprechfunk, wo ich keine einzige Sendung verpasst habe. Und ich wünsche mir jetzt einen Song, ein Album, was ich wirklich auch von vorne bis hinten durchgehört habe und natürlich bei Fritz entdeckt habe. Es geht um Matzen, eine Band, die ich immer gehört habe, wenn ich unterwegs war, irgendwie in meinem Berliner Vorort, wo ich groß geworden bin und da dann durchs Dorf gestapft bin mit Liebeskummer nach langen Berliner Nächten und dann kam Matzen mit Goodbye Logik. Schönen guten Tag, mein Name ist Luis Hofmann und was ich mit Radio Fritz verbinde, ist das viele Geld, was ich Anna Wollner geschuldet habe, weil wir gewettet haben, ob ich Shootingstar werde oder nicht, Shootingstar der Berlinale. Ich habe damals dagegen gewettet und deswegen habe ich über einen langen Zeitraum ihr das Geld geschuldet und das dann letztendlich wirklich nur in 5-Euro-Schritten abbezahlt, also in 2. Und den Song, den ich mir wünsche, das ist Good As Gone von Bojo. Um 13.30 Uhr. Hallo, bei der Stimme jetzt könnte man ja denken, es kommt ein Fritz-Trailer. Denn ich bin ja der Fritz-Trailer-Sprecher, aber jetzt kommt gar kein Fritz-Trailer, sondern eine einmalige Moderation. Weil heute ja nur einmalige Moderationen hier am Start sind. Und das ist meine. Erstens, ich grüße alle Sprecher. Also Synchronsprecher, Klassensprecher, Lautsprecher und alle Sprecher überhaupt. Und ich habe auch einen Musiktitel, den ich jetzt gern moderieren würde einmalig. Das ist der Song Let's Dance to Joy Division von den Wombats. This one goes out to all the Sprechers in the house. Something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. Let's tear us apart. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Mein Name ist Lea von Anken und ich freue mich sehr, heute Radio Fritz zum 20. Geburtstag gratulieren zu dürfen. Damit ist Fritz tatsächlich älter als ich, aber trotz unseres Altersunterschieds haben wir schon Sachen zusammen erlebt. Und zum einen ist für mich von Radio Fritz ganz wichtig die liebe Anna Wollmer, denn die begleitet mich seit meinem ersten Film, seit Kreuzweg, jetzt wirklich halt von Kreuzweg bis Fackel Goethe. Ist bei jedem Film dabei, stellt die besten Fragen, es ist immer schön, sie wiederzusehen. Und wenn die irgendwie vorne im Interviewraum sitzt, bin ich immer schon so, ach, der Tag kann nur gut werden. Und des Weiteren habe ich noch zwei ganz tolle Menschen von Radio Fritz kennengelernt. Das sind der David und Max. Die haben mich nämlich letztes Jahr im Sommer mit ihrem wunderbaren Auto durch Berlin genommen. Ich als Nicht-Berlinerin durfte dann trotzdem meine paar Ecken mal zeigen. Und nachdem wir dann so ein paar kleine Startschwierigkeiten hatten, sind wir losgefahren und es waren, ich glaube, wir sind 2 Stunden oder 3, keine Ahnung, gefahren. Es kam mir mal vor wie ein ganzer Tag und es hätte auch noch stundenlang weitergehen können. Also es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Und ja, ich wünsche mir, dass das mit Radio Fritz weiterhin so gut läuft, dass ihr uns weiter so gut unterhaltet. Die Musik ist super, das Team ist super, der Inhalt ist auch super, also weiter so. Ich mache auch weiter Filme, dann können wir schön noch ein paar Geschichten zusammen erzählen. Und ich wünsche mir jetzt das Lied Don't Stay von X Ambassadors. Ihr hört Fritz und ich bin die Filmfritzin Anna Wollner. Ihr kennt mich aus dem Programm. Ich darf nämlich immer dann ans Mikro, wenn es um Kino geht und meinen manchmal doch auch sehr unqualifizierten Senf zu den Neustarts der Woche hinzugeben darf. Fritz wird Fritz und 20 und es gibt jeden Freitag etwas ganz Besonderes. Heute mit den 102,6 einmaligsten Moderatoren. Das heißt, auch ich darf heute mal ans Mikro und einen Song ansagen und das, obwohl ich von Musik eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, weil ich kann ja nur Kino, aber egal. Mit Fritz verbinde ich sehr, sehr viel. Das bringt einfach der Job mit sich, aber ein Moment, an dem ich mich immer noch mit Schrecken erinnere, als David Krause mich eines Morgens einfach mal weckte, als ich auf dem Sofa, auf dem gelben Fritz-Sofa vorm Studio eingeschlafen bin und ich innerhalb von Sekunden ans Mikro musste, nur bis ich dann festgestellt habe, dass der Gute mich verarscht hat. Aber egal, ich wünsche mir einen Song, den ich auch immer im Film Blue Moon spiele, immer am letzten Freitag im Monat, wenn wir 2 Stunden lang über Filme reden, nämlich einen Song über meinen liebsten Superhelden Spider-Man und ich von Fettes Brot. Es fing an als kleiner Schlepptier und wenn ich manchmal krank war, war ich meiner Mama wirklich dankbar, weil sie die Dinge überblickte und Wissen zu schien. Bei Grippe braucht der Junge keine Aspirin, sie kaufte keine Medizin, sie kannte ihren Kleinen, denn zur Besserung gab's ne von Spider-Man. Nichts half besser, nichts hatte ich lieber. Der Typ ist so cool, hilft sogar gegen Fieber. Bereit zum Abtauchen, alles startklar, weil Peter Parker als Spider-Man so stark war. Hier kannte ich wirklich alles, jeden Feind, jeden Freund. Und als Mary J. sich trennte, hat er bei mir geweint. Wir waren das Superhelden-Team, gegen das die anderen verblassten. Die Bösen kamen in Knast, wofür sie uns hassten. Denn in der Stadt, die unter seinem Fenster lag, ging es Nacht für Nacht auf Gangsterjagd. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Ein paar Jahre später war Schluss mit Faxen. Bei Grippe gibt's wegen Medina, klein Boris ist erwachsen. Doch trotz Weg Vaporub wollte ich es wissen, kost am Wicked. Und schon hatte ich das Ticket. New York, eine Stadt, in der ich noch nie war und doch so gut kannte. Jeden Gangster, jeden Spieler und Mr. Parkers Tante. Doch einen Superheld zu treffen, hab ich nicht gewagt zu hoffen. Doch eines Nachts hab ich ihn getroffen. Ich sag, Sir, sie werden mich nicht kennen. Doch ich kenn sie, sie sind Spider-Man. Er sagt, du bist König Boris. Wenn ich durch New York renn, hör ich eure Tapes im Walkman. Komm, ich nehm dich Huckepack, zeig dir von oben die Stadt. Weil der Wandkletterer noch netter war als gedacht. Ich konnte nicht glauben, dass ich mit der Spinne von Häusern springe und mein Urlaub als Superheld verbringen. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Wir haben schnell gemerkt, wir beiden können uns gut leiden. Beschlossen, in Kontakt zu bleiben und nur zu schreiben. Und so schicke ich einmal um den Globus unsere neuen Aufnahmen. Er schickt mir dafür Fotos, wo wir zusammen drauf waren. Die neuesten Infos aus der New Yorker Unterwelt. Er kriegt dafür das Demoband, das ihn dabei unterhält. Und so kommt es, dass die anderen Superhelden nicht zu melden haben. Die hören in ihrem Walkman immer noch denselben Kram. Von Margarina bis Guns N' Roses. Spider-Man sagt, die haben keine Ahnung vom Showbiz. Doch auch Peter Parker tut eine Pause manchmal gut, dann besucht er mich zu Hause mit dem nächsten Charterflug. Wir sitzen dann bei mir und weil ich ihn gut leiden kann, hören wir uns zusammen neue Lieblingsscheiben an. Und spät in der Nacht, da gibt es gar keine Frage, checken wir in Hamburg die Lage. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde. 4 Hände, 4 Füße, wie die Spinne, 8 Beine. Wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. Lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Spider-Man und ich auf wird Fritz und 20. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich weiß nicht, wann ich dran bin. Hier ist Thorsten Scholz, a.k.a. Totze Trippi von der Pop-Rock-Formation Beatsteaks. Ich darf seit einem Jahr eine tolle Sendung bei Radio Fritz moderieren mit meinem guten Freund und Kopfverstecher Chris Guse zusammen. Und zwar ist die Sendung Endlich Totze sonntags, jeden dritten Sonntag um 20 Uhr gegen den Tatort. Wir gewinnen meist. Das ist eine ganz feine Sache, dass ich da mitmachen darf. Jetzt gibt es ja diese 102,6 Moderatoren. Wahrscheinlich bin ich die 0,6, weil ich bin ja kein richtiger Moderator. Aber ich durfte letztes Jahr zur Weihnachtsfeier und ich war nach 20 Jahren, nachdem ich bei meiner Firma, bei Siemens, irgendwann nicht mehr arbeiten war und halt in der Band angefangen habe, war ich nie auf Weihnachtsfeier eingeladen. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich eine Einladung bekommen zur Fritz-Weihnachtsfeier und war da auch der Letzte. Ich habe mit Momo und mit Caro Corneli bis früh um 17:30 getanzt. Das war ganz fantastisch. Wir waren alle voll wie die Schichtbusse. Das hat mir gut gefallen. Ich bedanke mich bei Fritz für diese wundervolle Möglichkeit, Weihnachtsfeiern jetzt wieder haben zu dürfen und eine Sendung moderieren zu dürfen. Bombensender, Happy Birthday, viel Geburtstag zum Glück, haut da rein. Und ja, und mein Musikwunsch, den ich jetzt hier auch gleich umsetze und anmoderieren darf, ich moderiere jetzt den Song an von den Dead Kennedys, Nazi-Punks, Nazi-Punks, Nazi-Punks, Fuck Off.